Hannibal Lecter war doch ganz normal. Und auch Darth Vader ist heute doch egal. Wir kennen heute Jack und der WGR. Serienmörder, Sympathieträger. Sympathieträger. Denn die größten Verbrecher sitzen in Banken, die wahren Schurken sind im Hochfrequenzhandel. Kreditvergeber sind die wahren Terroristen. Doch das Geniale ist, dass sie es selbst nicht mal wissen. Sie selbst nicht mal wissen. Oh no. Um Cruella de Vil wurde es ziemlich still. Auch Uma Thurman tötet nur in Kill Bill. Ulrike Meinhof war doch eigentlich ganz nett. Theresa Orlovsky stranguliert nur im Bett. Die wahren Schurken sind im Hochfrequenzhandel. Kreditvergeber sind die wahren Terroristen. Doch das Geniale ist, dass sie es selbst nicht mal wissen. Sie selbst nicht mal wissen. Oh no. Darum bin ich aus Prinzip ein Schnorrer und ein Dieb. Darum bin ich aus Prinzip ein Leben lang nicht liquid. Darum bin ich aus Prinzip ein Schnorrer und ein Dieb.